Tag. Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen... Nachttaxi? Ein freundlicher Hörer hat mir geschrieben, dass die Folge über Mercianer das Beste gewesen sei, was er seit langem gehört habe. Den kompletten Kommentar, über den ich mich natürlich gefreut habe, können Sie auf der Podcast-Homepage unter Mercianer nachlesen. Der freundliche Hörer hat auch die Hoffnung durchklingen lassen, dass die Geschichte keine vereinzelte Episode bleiben möge. Hier also die nächste Geschichte aus der Serie über die Kinder von Schutka. Sie trägt den Titel Sandra. Wie ich schon früher erwähnt habe, Schutka, eigentlich Shutor Risari, ist eine Vorstadt von Skopje, Mazedonien und eine der größten Roma-Siedlungen Europas. Wer das Jugendzentrum in Schutka unterstützen will, findet einen Spendenbutton auf www.umbrella.org. Bisherige Unterstützer haben von mir als Dank den Link zu einem besonderen kleinen Video erhalten. Ein Mädchen, dessen Namen ich leider nicht weiß, hat bei meinem Abschiedsfest im Mai dieses Jahres dieses wunderschöne Lied für mich gesungen. Das Minimalbudget, das Umbrella braucht, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, sind 220 Euro im Monat. Damit kann Wasser, Strom und Schulmaterial bezahlt werden. Wenn sich also 44 Hörer oder Hörerinnen zu einer monatlichen Spende von 5 Euro durchringen könnten, wäre das Minimalbudget gesichert. Dank natürlich auch wieder an alle, die den Spendenbutton auf der Podcast-Homepage gedrückt haben. Guten Tag. Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen... Nachttaxi? Nachttaxi ist der Literaturpodcast von Martin Auer. In dieser Ausgabe hören Sie Sandra, die Folge 2 der Serie über die Kinder von Schutka. Was soll ich dir sagen? Manche Leute glauben, dass ich drogenabhängig bin. Die sagen, die Sandra, das ist doch die Drogensüchtige. Weil ich mich mit den Süchtigen abgebe, weil ich mich um sie kümmere, deshalb glauben sie, ich bin selber süchtig. Nein, ich bin nicht süchtig. Ich bin mit Süchtigen aufgewachsen. Mein Vater ist süchtig, ja. Wenn dein Vater süchtig ist, dann gibt es nur zwei Wege für dich. Entweder du wirst auch süchtig oder du hast die Droge. Aber sie kann dir nicht egal sein. Du kannst nicht einfach leben und dich nicht darum kümmern, dass es die Droge gibt, dass es Leute gibt, die ihr verfallen sind. Das geht nicht. Willst du Kaffee? Was ist mit unserem Interview, frage ich. Ich habe die Kamera hier. Ich habe die Bereichsleiterin gefragt und sie hat gesagt, sie muss den Chef fragen. Aber der kommt erst nächsten Montag wieder. Der ist auf einer Tagung in Barcelona. Sandra geht nach hinten, um Kaffee zu machen. Sie wechselt ein paar Worte mit der Krankenschwester, die hinten im Behandlungsraum sitzt und in einem Magazin blättert. Die Krankenschwester ist auch eine Romney, eine junge Frau, die ihre gute Figur mit engen Jeans und T-Shirts betont. Leider spricht sie kein Englisch. Der Sozialarbeiter und die Bereichsleiterin sind Mazedonier. Die sind nicht jeden Tag hier. Ich studiere das Plakat an der Wand. HOPS. Healthy Options Skopje Project. Eins von 450 Programmen in 136 Ländern, die vom Global Fund to Fight HIV, Tuberculosis and Malaria gefördert werden. $8 Milliarden hat der Fonds schon ausgegeben. Letztes Jahr hat Angela Merkel in Deutschland eine Geberkonferenz eröffnet, um den Fonds wieder aufzufüllen. Konferenzen müssen sein, Tagungen auch. Aber wissen würde ich doch gern, wie viel von den 8 Milliarden für Flugtickets und Hotelzimmer draufgehen und wie viele dieser Konferenzen man vielleicht per Internet abhalten könnte. Freilich, man weiß ja, das Wichtige an solchen Konferenzen sind nicht die offiziellen Referate, sondern die informellen Gespräche und persönlichen Bekanntschaften, die sich da so ergeben. Jedenfalls gibt es hier dieses kleine Büro, ein Drop-in-Center nennt es sich, ein Platz also, wo man einfach vorbeikommen kann. Gegenüber ist die große Moschee und gleich nebenan das Hauptquartier der mazedonischen Roma-Union. Es gibt noch zwei oder drei solcher Plätze in Skopje. Einer in Bitpazar, einer in Kapistets und noch irgendwo. Sandra bringt mir Kaffee. Sie ist sehr schwarz, die Sandra. Und ihr Englisch ist so amerikanisch, dass ich ständig das Gefühl habe, mit jemand aus Brooklyn zu reden. Ihre Augenbrauen sind gepierst, ihre Nase auch. Sie trägt ein violettes T-Shirt über ihrem fetten Bauch und bunt geringelte Leggings über ihren Jeans. »Trinkst du keinen Kaffee?« »Nein, ich bin viel zu nervös. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie nervös ich bin. Ich sage es dir, ich habe dieses Leben hier schon satt. Wenn ich könnte, wäre ich gleich weg. Es ist so aussichtslos. Was machen wir hier? Nadeln verteilen. Nadeln, Nadeln, Nadeln. Aber wir brauchen was anderes. Solange sich hier nichts ändert, werden die Leute spritzen. Wie viele kommen denn zu euch? Wir haben ungefähr 130, die regelmäßig kommen. Aber wahrscheinlich gibt es 10-mal so viele, die nicht kommen. Ich rechne ein bisschen im Kopf. Aber das wären dann 4-5% der gesamten Bevölkerung, die Drogen nehmen. Ja, das kommt hin. Was sollen die Leute machen? Sie haben nichts zu tun, sie haben keine Arbeit, keine Chancen. Letztes Jahr haben wir 10 Todesfälle gehabt, wegen Überdosis. Sandra klickt hektisch auf ihrem Computer herum. Sie spielt Tetris oder sowas. Eine junge Frau kommt herein, vielleicht 25, vielleicht auch jünger. Sie könnte noch hübsch sein, ohne diesen müden Blick, diesen kranken Gang. Gummilatschen, enge Jeans, ärmelloses T-Shirt, tätowierte Arme. Mit ihr kommt ein Junge, vielleicht 14, vielleicht 13, mit demselben fiebrigen Blick, demselben schlurfenden Gang, ihr kleiner Bruder. Sie macht sich wenigstens noch zurecht. Der Junge sieht verwahrlost und dreckig aus. Sie gehen nach hinten zur Krankenschwester, halten ihr die Arme hin, die voller kleiner roter Schwellungen sind. Die Krankenschwester schmiert ihnen Hepatrombin auf die Arme. Das soll die Entzündung der Venen heilen. Sie fragt sie etwas auf Romani. Ich denke, sie will wissen, ob sie sonst noch wo Einstiche haben. Die beiden schütteln die Köpfe. Die Krankenpflegerin füllt ihnen noch eine Plastikspritze mit Salbe an. Die können sie mitnehmen. Von Sandra holen sie sich eine Ampulle Aqua, destilliertes Wasser, um den Stoff aufzulösen. Nadeln haben sie noch, danke. Dann schlürfen sie davon. »Kennst du die Maler Stanitzer?« frage ich. »Das Lokal?« »Ja«, sage ich, »beim Museum für moderne Kunst.« »Ja, das kenne ich, ich war schon mal da.« »Antoine hat mir erzählt, dass am Samstag da ein Poetry Slam ist.« »Was soll das sein?« »Das kommt aus Amerika. Leute tragen Gedichte vor und das Publikum wählt die Sieger aus.« »Ich werde hingehen und was lesen, auf Englisch.« »Du könntest ja rappen.« »Muarem hat mir gesagt, dass du rappst.« »Ja, das könnte ich. Ich rappe auf Englisch, auf Mazedonisch, auf Romani.« »Ja, dann komm doch.« »Ich muss meinen Freund fragen.« »Ja, dann frag ihn eben.« Es kommt wieder Besuch. Ein hübscher Bursche, irgendwo zwischen 18 und 20, sauber angezogen. Er legt einen Wisch auf den Schreibtisch und schaut Sandra triumphierend an. Sandra schaut sich das Papier an und nickt zufrieden, sagt irgendwas zu ihm. »Was ist das?« »Er war im Spital einen HIV-Test machen. Er ist negativ.« Der Junge setzt sich Sandra gegenüber und erzählt. Sie plaudern eine ganze Weile und ich verstehe nichts. Im Lauf des Gesprächs wird der Junge immer einsilbiger. Er legt einen Arm auf den Schreibtisch, legt den Kopf auf den Arm und schaut Sandra an. Sie redet immer erregter auf ihn ein. Nach einer Weile steht er auf, geht zur Wand neben der Eingangstür und setzt sich dort auf einen der Stühle. »Was ist los mit ihm?« »Er muss jetzt in ein anderes Spital fahren und noch andere Tests machen. Dann kann er auf Entzug gehen. Aber er sagt, er hat kein Geld für den Bus.« »Und jetzt?« »Jetzt soll ich ihm das Geld geben. Ich habe kein Geld. Wir teilen hier keine Geldspenden aus.« Wieder sagt sie etwas zu ihm und er schüttelt den Kopf. Nicht trotzig. Fast lächelnd, träumerisch. »Er will nicht weggehen, wenn ich ihm das Geld nicht gebe, aber ich habe kein Geld. Ich kann es ihm auch nicht aus meiner Tasche geben. Ich verdiene hier 150 Euro im Monat.« Der Bursch macht weiter mit seinem schläfrigen Sitzstreik. »Hat es einen Sinn, wenn ich ihm das Geld gebe?« frage ich Sandra. »Eine Busfahrkarte kostet 40 Cent.« »Der Mann da will dir das Geld für den Bus geben. Wirst du ins Spital fahren?« Der Junge nickt. Ich krame einen 100-Dänerschein aus meiner Geldbörse. »Nein, das ist zu viel«, sagt Sandra. Sie nimmt den Schein und geht nach hinten. Die Krankenschwester kann ihn wechseln. Sandra gibt dem Burschen 50 Däner für 2 Busfahrkarten und mir den Rest. Der Bursch steht auf und geht zur Tür. »Poczekaj, kako se vikaš«, rufe ich ihm nach. »Warte mal, wie heißt du?« Er dreht sich um und lächelt. »Ismail.« »Ich bin Martin. Bis dann.« »Kesse gledami. Wir sehen uns.« der Junge geht. Und wo kann er den Entzug machen? Im Spital. Es gibt eine Entzugsbehandlung, die dauert 21 Tage mit Infusionen und so. Aber man muss sich lange vorher anmelden oder man muss jemand bestechen, dass man auf die Liste kommt. Komm, sagt Sandra. Ich zeig dir, wo die Schießbude ist. Sie nimmt sich ein Klemmbrett mit irgendwelchen Formularen und wir machen uns auf den Weg. Wir gehen die Hauptstraße entlang über den Markt. Jeans gibt's hier ab 5 €, Schuhe auch, T-Shirts ab 3. Ein Stand hat mit Flitter bestickte chinesische Sandalen. Hong Ying Pi Xie Chang steht auf den Kisten. Ein Junge rollt auf einem einzelnen Rollschuh daher. Mit dem anderen Fuß stößt er sich ab, als ob er einen Tretroller fahren würde. Er lässt ein viele Meter langes Band hinter sich herflattern. Ein Tonband aus einer kaputten Kassette. Die Mutter von Ismail hat auf der Straße Kekse verkauft, sagt Sandra. Sie hat irgendwo billige Kekse gekauft und dann ist sie in die Stadt gegangen und hat sie verkauft. Meistens am grünen Bazar unten in der Stadt. Da hat sie sich auf eine Kiste gesetzt und ihre paar Schachteln Kekse vor sich aufgebaut. Und dann ist das verboten worden. Der ganze Straßenhandel ist verboten worden. Von unseren Roma waren viele Straßenhändler. Wenn die Leute ihre Arbeit verloren haben, weil die Fabriken geschlossen worden sind, dann haben sie eben auf der Straße verkauft. Besen, Jeans, Sonnenbrillen. Was hätten sie denn machen sollen? Die ganzen Fabriken, das ist doch alles geschlossen worden, wie es mit Jugoslawien aus war. Und dann haben sie dieses Gesetz gemacht. Man darf nicht auf der Straße verkaufen, nur auf einem Markt oder in einem Geschäft, wenn man eine Lizenz hat. Und dann hat die Polizei Jagd auf die Straßenhändler gemacht. Überall waren Straßenhändler. Aber die Polizei, die hat sich eben irgendeinen Platz ausgesucht und da ist dann ein ganzer Trupp dahergekommen und sie haben die Händler verprügelt und ihnen ihre Waren konfisziert oder sie haben sie verhaftet und eingesperrt. Sie haben gesagt, das sind unehrliche Leute, die auf der Straße verkaufen. Und einmal haben sie am grünen Bazar so eine Razzia gemacht. Aus einer Seitenstraße sind sie plötzlich losgestürmt und alle haben ihre Sachen zusammengepackt, was sie erwischen konnten, und sind losgerannt. Und die Mutter von Ismail, die hat nicht so schnell laufen können, die haben sie als Erste erwischt und haben sie in einen Busch gestoßen und mit ihren Stöcken auf den Kopf geschlagen und mit den Stiefeln getreten. So war das. Ihr anderer Sohn, der Birsan, der hat auch verkauft, der war am anderen Ende vom Markt, der ist auch weggelaufen. Und dann haben sie ihm gesagt, deiner Mutter ist was passiert, und er ist zurückgelaufen und da ist sie gelegen. Sein kleinerer Bruder war auch dabei, der Juxe. Und dann hat der Birsan sie ins Spital getragen. Und im Spital ist sie dann gestorben. Sie haben das Spital mit Polizei umstellt und haben keinen hineingelassen, weil es sind eine Menge Leute da gewesen, alle sind vom Markt hingelaufen. Die Leute waren schon sehr nervös, sehr aufgeregt. Und dann haben sie gesagt, sie ist an Herzversagen gestorben und deswegen kann niemand was dafür. Verstehst du? Die Polizei verprügelt sie und sie kriegt einen Herzschlag und niemand kann etwas dafür. Von Shu Tell, weißt du, von unserem Fernsehsender in Stuttgart, die haben Interviews gemacht mit Leuten, die alles gesehen haben und haben die Videokassetten ins Innenministerium geschickt. Aber es hat nie eine offizielle Untersuchung gegeben. Herzversagen, hat das Ministerium gesagt. Es war Herzversagen. Und der Ismail, der war auch dabei? Nein, der war damals noch klein. Der war vielleicht 7 oder so damals. Der war zu Hause. Und wer hat sich dann um ihn gekümmert? Der Birsan und seine Frau, die haben sich dann um die kleineren Brüder gekümmert. Der Birsan hat jetzt einen Stand da drüben auf dem Markt. Auf dem Hauptplatz wartet eine Reihe von Bussen mit den Parteifahnen der Roma-Union geschmückt. In so einen könnte man jetzt einsteigen und an den Ochridsee fahren, gratis, zum großen Wahlkampfmeeting der Koalition für ein besseres Mazedonien. 4 Stunden hin und 4 Stunden zurück. Zwischendurch wird man dann hören, dass man Amdi Bayram und Nikola Gruevski wählen soll. Es sind hauptsächlich junge Burschen, die sich um die Busse versammelt haben. Sie reißen Witze, hauen sich auf die Schultern oder mimen Karate-Tritte. Einige schwenken Fahnen. Sandra zuckt die Schultern. Wenigstens kommen sie einmal nach Ochrid. Mehr werden sie von dieser Wahl nicht haben. Wir verlassen das Zentrum mit seinen paar Imbissbuden und der Konditorei, wo es den fantastischen italienischen Espresso gibt. Nach einer Weile biegen wir in eine Nebenstraße ein. Auf einem unkrautverwachsenen Grundstück steht der Rohbau einer 3-stöckigen Villa. Irgendjemand ist hier das Geld ausgegangen zum Weiterbauen. durch das Unkraut führt ein Trampelpfad zur Rückseite des Hauses. Dort ist der Eingang. Pass auf, wo du hinsteigst, sagt Sandra. Die Bewohner sind nicht da. Nur der Dreck erzählt von dem Leben, das sie führen. Reste von Feuerstellen, Dosen und Flaschen, Blisterpackungen von diversen Pillen, Keksschachteln, Nadeln. Haufen von Federn aus kaputten Schlafsäcken, Fetzen von Kleidungsstücken und Scheiße. Überall Scheiße. Nicht nur in den Ecken, auf den Stufen, neben den Feuerstellen Scheiße. Ich räume hier jede Woche einmal auf, sagt Sandra. Die Leute verletzen sich, die Leute treten in die Scheiße, sie infizieren sich mit allen möglichen, sie sind krank. Ich würde gerne einen Shelter bauen, weißt du, einen Platz, wo die Süchtigen sich waschen können, ihre Kleider waschen, auch mal schlafen. Aber mein Chef sagt, du redest zu viel, für sowas haben wir kein Geld. Willst du wissen, wie ich die Narben auf meinem Arm gekriegt habe? Ja, sicher. Die Polizei hat meinen Vater festgenommen. Sie haben ihn verprügelt. Ich bin aufs Wachzimmer gegangen und habe gefragt, was ist los, warum haben Sie meinen Vater festgenommen? Sie haben gesagt, das geht mich nichts an. Mein Vater ist verprügelt worden, als Sie ihn festgenommen haben. Zeugen haben das gesehen. Warum haben Sie meinen Vater verprügelt? Er hat Sie nicht angegriffen. Er hat sich nicht einmal gewehrt. Warum haben Sie ihn verprügelt? Sie haben wieder gesagt, das geht mich nichts an. Ich soll Ruhe geben und verschwinden. Wenn er gegen das Gesetz verstoßen hat, dann sperren Sie ihn ein, dann bringen Sie ihn zu einem Richter, aber verprügeln Sie ihn nicht. Dann verstoßen nämlich Sie gegen das Gesetz. Und wenn Sie ihn nicht vor einen Richter bringen, dann müssen Sie ihn gehen lassen. Ich kenne die Gesetze. Sie haben gesagt, ich soll nach Hause gehen, ich soll hier keine Probleme machen. Keine Probleme, habe ich gesagt? Sie wollen keine Probleme haben? Da, jetzt haben Sie ein Problem. Ich habe mit der Faust eine Glastüre zerschlagen. So habe ich mit der Faust hineingeschlagen. Dann habe ich einen Splitter genommen und mir den Arm aufgeschnitten. Da haben Sie ein Problem, habe ich gesagt. Und da haben Sie noch ein Problem und habe wieder einen Schnitt gemacht. Das Blut ist auf den Boden geronnen. Da, ich höre nicht auf, bis Sie ihn gehen lassen. Da haben Sie gesagt, ich soll aufhören und haben ihn gehen lassen. Sandra hält mir ihren linken Unterarm mit den Narben hin. Es sind 7. 2 Tage später bin ich wieder bei Sandra im Büro. Ismail ist auch wieder da. Und, war er im Spital, frage ich. Sandra schüttelt den Kopf. Ismail lächelt verträumt.